Genosse Kim Jong-un schenkte der Versorgungsverwaltung für Kinderkrippen und Gärten der Stadt Pyongyang die Bohnenmilchtransportwagen. Am 2. September gab es eine Veranstaltung zur Übergabe der Geschenke von Kim Jong-un. Daran nahmen teil der Abteilungsleiter des Setka der Partei der Arbeit Koreas, An Jong-su, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Funktionäre und Belegschaft der Versorgungseinheiten für Kinderkrippen und Gärten in der Stadt Pyongyang und der Kinderlebensmittelfabrik Pyongyang.